von den Versprechen so schön leer. Wir sollten nichts erwarten, da kann man uns auch nicht verraten. Das wird schwer, mächtig schwer. Es besteht kein Vertrauen mehr. Ihr solltet uns nicht belügen. Am Ende wird die Wahrheit siegen. Siegen, siegen, siegen, siegen, siegen. Die Kämpfer der Wahrheit stehen für uns ein zu jeder Zeit. Sie schaffen die Klarheit, die man uns viel zu gern verschweigt. Sie bringen ans Licht, wenn man uns zu viel verspricht. Strafen scheuen sie nicht, sie sehen es als ihre Pflicht. Sie sehen es als ihre Pflicht. Too much loser of reality.